17. Kapitel. Am zweiten Weihnachtsfeiertag fuhr man gemeinsam zur Oberförsterei hinaus. Im ersten Schlitten saßen Innstetten, der den Weg kannte, und Effi. Crampas und Gieshübler fuhren in ihren Schlitten hinterher. Auf dem Weg wurde der Zug immer länger. Kutschwagen anderer Gäste kamen hinzu. Auch Grasnaps mit ihrer Tochter Sidonie waren dabei. Beim Abendessen saßen sie neben Effi. Mit einem Blick auf die 14-jährige Tochter des Oberförsters, die auf Onkel Crampas Knien saß, langweilte sie Effi mit Gesprächen über den Geist der Zeit. »Sehen Sie nur, in dem Alter, das ist der Anfang vom Ende.« Effi war froh, als es nach Hause gehen sollte. Aber Sidonie stieg zu ihr in den Schlitten. »Denken Sie, mein Vater raucht in der Kutsche jetzt seine Zigarre. Und das Fenster lässt er mich auch nicht öffnen.« Innstetten fuhr nicht mit ihnen zusammen. Gieshüblers Kutscher war vom Pferd ans Bein getreten worden und konnte nicht mehr fahren. Gieshübler selbst aber konnte keinen Schlitten lenken. Man fuhr den Strandweg entlang, der zum Strandhotel führte. Von dort aus würde man durch die Plantage direkt in die Stadt fahren. Effi schloss die Augen. »Sie sollten lieber aufpassen«, sagte Sidonie, »dass Sie nicht aus dem Schlitten fliegen.« »Wie schön«, antwortete Effi, »dann fliege ich ins kalte Wasser. Sagen Sie, hören Sie das auch?« »Was, das Meer?« »Es ist etwas anderes, etwas wie Musik.« »Halluzinationen«, sagte Sidonie, »Sie sind nervenkrank. Gebe Gott, dass Sie das Richtige hören.« Da hielt ihr Schlitten neben dem anderen beiden. »Was ist?« fragte Effi. »Der Schlohn, gnädige Frau«, war Kruses Antwort. »Ja, meine gnädigste Frau«, erklärte ihr Sidonie, »das ist schlimm.« »Nicht für mich, denn in der Kutsche meines Vaters komme ich durch, aber so ein Schlitten, der versinkt im Schlohn.« »Ja, aber was ist denn dieser Schlohn?« »Im Sommer nur ein kleiner Bach, der unter dem Sand ins Meer fließt, aber im Winter, bei Wind, fließt Meerwasser herein. Von oben sieht man es nicht, aber der ganze Sand ist dann mit Wasser vermischt. Und wenn man auf dem Sand fahren will, sinkt man ein.« Crampas war zu Innstetten gegangen, um eine Lösung zu finden. Innstetten wollte die Durchfahrt riskieren. Er bat Crampas, bei den Damen einzusteigen, um bei der Hand zu sein, wenn sie Schwierigkeiten hätten. Crampas setzte sich zu ihnen und man fuhr wieder los. Sobald aber die Pferde an den Schlohn kamen, sanken sie tief ein. »Es geht nicht«, rief Crampas. Innstetten schlug vor, einen anderen Weg zu nehmen. Die Schlitten sollten ihm nachfahren. Die Kutschen konnten auf dem direkten Weg weiterfahren. Sidonie dankte Effi kurz und stieg dann in die Kutsche ihres Vaters um. Nach wenigen Minuten waren sie durch den Schlohn gefahren und in der Dunkelheit nicht mehr zu sehen. Effi sah ihnen nach. Sie war jetzt mit Crampas allein. Sie folgten dem Schlitten mit Innstetten und Gieshübler. In schneller Fahrt ging es den Rand des Waldes entlang. Plötzlich aber fuhr Innstetten nach links in einen Weg, der mitten durch den Wald führte. Die anderen Schlitten fuhren ihm nach. Jetzt war es ganz dunkel. »Effi«, hörte sie Crampas leise sagen. Da nahm er ihre Hand und küsste sie. Sie schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, waren sie aus dem Wald heraus. Vor sich sah sie den Schlitten Innstettens. Wenige Minuten später hielt der Schlitten vor dem landrätlichen Hause. Innstetten hatte an diesem Abend nicht mehr über die Fahrt gesprochen. Am nächsten Morgen aber stand er früh auf. Er hatte schlechte Laune. »Ich habe von dir und Crampas geträumt«, erklärte er ihr. »Ihr seid zusammen im Schlohn versunken.« »Das sagst du so, als hätte ich etwas falsch gemacht, Gerd. Hätte der Major uns nicht helfen sollen?« »Uns?« »Ja, uns. Sidonie war dabei. Und du selbst hast Crampas zu uns geschickt. Hätte ich ihn aussteigen lassen sollen? Ich hätte mich lächerlich gemacht.« »Das willst du doch nicht.« »Da hast du recht. Ich bin selber schuld. Es wird sich nicht wiederholen. Aber auch du sei auf der Hut. Ich weiß, was er über junge Frauen denkt. Ich kenne ihn von früher. Vielleicht verkennst du ihn. Ich verkenne ihn nicht. Oder mich? Und sie versuchte, ihm in die Augen zu sehen. Auch dich nicht, meine liebe Effi. Du bist eine liebe kleine Frau, aber Charakter, das ist nicht deine Spezialität. Er wollte gehen, als Friedrich hereinkam, um einen Brief von Gieshübler abzugeben. Für Effi. Gnädige Frau, sind also gut zu Hause angekommen. Ungefährlich war es nicht. Es war eine schöne Fahrt. In diesen Tagen feiern wir Silvester. Kein so großes Fest wie im letzten Jahr, aber einen Ball haben wir natürlich. Ihr Kommen würde die Tanzwelt glücklich machen. Und nicht am wenigsten ihren Alonso.